ich vermisse die Zeit, die wir zusammen verbrachten. Denk ständig nur an dich und wie wir miteinander lachten. Doch jetzt werde ich dich nie wieder lachen sehen. Machst dein Ding und willst deinen eigenen Weg jetzt gehen. Wir waren was Besonderes, waren anders als alle. Du hast so oft gefragt, wann ich das auch schnalle, weil ich hab's verkackt. Hab mein eigenes Ding gemacht, bin auf Partys gegangen, hab mit anderen gelacht, hab dich Scheiße erzählt und dich ständig nur belogen. Doch eins musst du mir glauben, ich hab dich niemals betrogen. Ich war dir immer treu und das weißt du ganz genau. Ich hatte viele Mädchen, doch ich wollte dich als Frau. Ich liebe dich und so wird's auch immer bleiben. Wir sind nicht mehr zusammen, deswegen muss ich Texte schreien. Ich frag mich ständig, wie soll es dir noch zeigen? Wie oft soll ich wegen dir noch leiden? Das Leben ist hart und das Leben ist schwer. Ich sag dir, Schatz, ich lieb dich immer noch so sehr. Ich kann nicht ohne dich sein und so wird's auch immer bleiben. Ich wär ein Leben zu zweit und kein Leben allein. Das Leben ist hart und das Leben ist schwer. Ich sag dir, Schatz, ich lieb dich immer noch so sehr. Ich kann nicht ohne dich sein und so wird's auch immer bleiben. Ich wär ein Leben zu zweit und kein Leben allein. Wir waren jahrelang zusammen, doch jetzt ist es vorbei. Jeder lebt sein Leben und wir beide sind jetzt frei. Du machst dein Leben, ruf's nicht mal mehr an. Ich denk noch so oft an dich, doch du gehst nicht an dein Handy ran. Hast neue Freunde, mit denen du jetzt chillst. Bist ständig nur am Saufen und machst, was du willst. Erinner dich doch nur ein einziges Mal an unsere schöne Zeit. Denn das ist doch keine Qual, wir haben uns mehr geliebt als alles auf der Welt. Du warst die Einzige für mich und da zählte auch kein Geld. Wir hatten alles, was wir brauchten, wir brauchten nicht mehr. Ich geb es offen zu, ich vermisse dich so sehr. Erinner dich zurück an unsere schöne Zeit. Ich hab viel Scheiße gebaut und jetzt tut sie mir auch leid. Wir waren beide jung und beide nicht bereit. Hab über Fehler nachgedacht, echt, jetzt bin ich so weit. Das Leben ist hart und das Leben ist schwer. Ich sag dir, Schatz, ich lieb dich immer noch so sehr. Ich kann nicht ohne dich sein und so wird's auch immer bleiben. Ich wär ein Leben zu zweit und kein Leben allein. Das Leben ist hart und das Leben ist schwer. Ich sag dir, Schatz, ich lieb dich immer noch so sehr, ich kann nicht ohne dich sein. Und so wird's auch immer bleiben, ich wär ein Leben zu zweit und kein Leben allein. Das Leben ist hart und das Leben ist schwer. Ich sag dir, Schatz, ich lieb dich immer noch so sehr, ich kann nicht ohne dich sein. Und so wird's auch immer bleiben, ich wär ein Leben zu zweit und kein Leben allein. Das Leben ist hart und das Leben ist schwer. Ich sag dir, Schatz, ich lieb dich immer noch so sehr, ich kann nicht ohne dich sein. Und so wird's auch immer bleiben, ich wär ein Leben zu zweit und kein Leben allein.